weiß die Zahl deines Lebens. Hör mal zu, Zucker, ich bin Kapital-Rapper und kein YouTuber. Und ich weiß noch, was die Lehrer sagen. Der einzige Lehrer war mein Lehrermann. Bruder, nicht komm aus dem Plattenbau. Nase ist auf Plattenbau. Die Waage genau. Hol die Knarre raus, Jalla, mach die Kasse auf. Gib die Scheine her und die Scheine wie Forrest Gump. Sie wollen mich picken, aber komm nicht ran. Ihr seid fresh in Kommentaren, ich bin fresh zu Kommissaren, fresh so wie Donny Swan. Du willst ficken, ja dann komm, komm. Alle alle weg, rapapapam. Der Brother ist in Topform und jetzt kommt vor, komm, ja dann komm, komm. Du willst ficken, ja dann komm, komm. Alle alle weg, rapapapam. Der Brother ist in Topform und jetzt kommt vor, komm, ja dann komm, komm. Fick den Mathe-Lehrer, ich brauch keinen Taschenrechner. Hau den Klassenbrecher mit Nackenbrecher. Nein, ich hatte keinen Minijob. Nur ne Waage und ein Kilo ab. Rolle wenn's vorbei und die Kippe fällt. Da wo ich herkomme, musst du für dein Essen kämpfen. Ich hab viel Stoff, hinter mir sind vier Kopf. Das hier ist Berlin und ich hier Block. Bro, ich komm von ganz unten, in paar Stunden 5 Millionen mit Taschkunden. Scharfe Waffe unterm Autositz. Denn das ist Bra-Musik und ich Bravo-Hit. Du willst ficken, ja dann komm, komm. Alle alle weg, rapapapam. Der Brother ist in Topform und jetzt kommt vor, komm, ja dann komm, komm. Du willst ficken, ja dann komm, komm. Alle alle weg, rapapapam. Der Brother ist in Topform und jetzt kommt vor, komm, ja dann komm, komm. Блин, лед ебать, ха-ха-ха, ты возьмешь.